Kundgabe 2561. Empfangen durch Bertha Dodde am 25. und 26.11.1942. Empfangsbereites Herz. Guter Hirt. Die geringste Bereitwilligkeit, mir zu dienen, lohne ich mit meiner Liebe. Denn so ihr euren Willen mir hingebt, erfasse ich euch, und nimmermehr könnt ihr nun verloren gehen. Denn ihr habt mir eure Bereitwilligkeit erklärt, für mich tätig zu sein. Und was ihr nun auch beginnt, es muss meinem Willen entsprechen und so nach auch mein Wohlgefallen finden. Ich zwinge keinen Menschen, sondern ich gebe euch die Freiheit. Und wie ihr euch entscheidet, so werdet ihr bedacht werden von mir. Ich werde bei euch sein, so wie ihr bei mir sein wollt. Ihr allein bestimmet das Maß meiner Liebe. Denn so ihr euch öffnet, strömt sie euch zu. So wie ihr euer Herz empfangsbereit macht, nehme ich von ihm Besitz. Doch unvorbereitet könnet ihr mich nicht aufnehmen, weil ich nicht weilen kann in einem Herzen, das mir nicht entgegenschlägt. Mich zieht es zu euch. Doch ebenso müsstet auch ihr mir entgegendrängen. Ich richte keine Schranke auf, so ihr selbst euch keine bauet. Ich bin immer für euch da, doch ihr müsstet mich rufen, weil ich sonst euch nicht bedenken kann. Doch traget ihr Verlangen nach mir, dann ist euch meine Liebe sicher, weil ich euch liebe von Anbeginn. Lasset mich in euren Herzen wohnen und tuet alles, um dieses Ziel zu erreichen. Denn dann seid ihr mächtig und kraftvoll, ihr seid weise und ihr stehet im Licht. Denn ich selbst durchströme euch mit meinem Licht und meiner Kraft. Und dann wisset ihr um alles und ihr vermöget alles, weil ich es bin, der euch erfüllet mit seinem Geist, der also wirket durch euch. So ihr diesen meinen Worten Glauben schenket und danach strebet, mich aufzunehmen in euer Herz, werdet ihr die Erde mit ihren Nöten leicht überwinden. Denn ihr strebt nun eurer eigentlichen Bestimmung entgegen. Ihr strebt den Zusammenschluss an mit dem, von dem ihr euch einst getrennt habt. Und ich unterstütze euch in diesem Streben. Ich gebe euch Kraft, auf dass ihr nicht erlahmet. Ich erleuchte euch den Weg zu mir, auf dass ihr nicht fehlgehet. Und ich selbst komme euch entgegen und ziehe euch an mein Herz. Und dann wandelt ihr den Weg zur Höhe gemeinsam mit mir, und ihr müsstet ans Ziel gelangen. Ich selbst suche mir meine Schäflein, die sich verirren, und ich hole sie vom Abgrund zurück, denn ich bin der gute Hirt, der sich sorget um seine Schafe. Ich überlasse sie nicht ihrem Schicksal, sondern ich steige ihnen nach, so sie sich von der Herde entfernt haben und in Gefahr sind, sich zu verlieren. Denn meine Liebe umfasset alle meine Geschöpfe, und keines will ich untergehen lassen im Strudel der Welt. Doch erst, wenn sie mich erkennen, streben sie mir mit gleicher Liebe entgegen. Und dann erst kann ich einziehen in das Herz, wenn der Mensch sich zur Aufnahme vorbereitet hat, durch einen Lebenswandel in Liebe, wenn sein Wille ist, mir zu dienen in Zeit und Ewigkeit, und wenn er diesen Willen mir bekundet, durch seine Mitarbeit an der Erlösung der Irrenden auf Erden. Ihn will ich segnen und bei ihm Wohnung nehmen. Amen.